Leider gibt es nicht nur positive Dinge über den Streik zu berichten. Folgende Sache ist letzte Woche bei den Politologen passiert und wir halten es für sehr wichtig, das öffentlich zu machen. Am Donnerstag gab es in den besetzten Räumen eine Fete, bei der unter anderen Bands auch die Testbild-Testers aus Berlin auftraten. Leider wurde erst kurz vor dem Auftritt bekannt, dass zu der Band auch mehrere Go-Go-Girls gehören. Auf die Schnelle wurde beschlossen, dass die Band entweder ohne diese Frauen oder aber die männlichen Mitglieder in Unterhosen auftreten sollten. Nach anfänglichem Zögern spielten die Männer in Slips, was ihnen allerdings nur die Möglichkeit zu sexistischen Späßen lieferte. Die Atmosphäre steigerte sich für anwesende Easy-Frauen ins Unerträgliche, als die Go-Go-Girls zur sichtlichen Freude eines Teils des Publikums anfingen, ihre Brüste zu entblößen. Weiter berichten euch die Frauen, die dabei waren. Ich fand der Typ, der Sänger, total ätzend, so einfache Wichserei fand ich, dass es war. Und dann habe ich irgendeine Frau gesagt, die muss dazu ziehen, dass die aufhören. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und dann bin ich da hingegangen und habe die Typen der Unterhosen zerrissen. Da waren die Typen 5 Minuten oder so danach trotzdem von der Bühne runter. Und ich stand da in der Mitte. Ja, auf einmal sehen wir nur, wie 3 Typen auf die Frau losgestürmt kommen. Und dass der eine davon der Sänger dieser Band ist. Der schreit herum, irgendwie von wegen, die war es, die Frau. Alle 3 umringen sie so, ich werde umgestoßen, fall hin. Also 2, 3 andere Leute haben es noch mitgekriegt, haben sich dann da auch reingemischt, ein Handgemenge. Die 3 Typen waren recht stark irgendwie und recht brutal. Haben der Frau dann das T-Shirt in der Mitte durchgerissen und ihr tatsächlich vom Leib gezogen. Die stand dann da rum im BH. Dann habe ich gesehen, wie es fast zu einer Schlägerei gekommen ist. Vom Typ vom Easy mit diesem Sänger halt und beide sind zurückgehalten worden. Und dann stand vorne in der Reihe nur Frauen und wir haben tierisch auf den einen geschrien und die sollten jetzt mal abhauen. Und dann hat sich dieser Pulk praktisch aufgelöst, weil wir halt für 3 Frauen, die da am meisten Aktion noch gebracht haben, zurückgehalten worden sind von anderen Frauen, weil sonst hätten wir das, also ich war auch kurz davor, dem eins in die Fresse zu schlagen. Und dann hat sich das aufgelöst und dann gab es zwischendurch im Flur nochmal eine kleine Diskussion, oder was heißt kleine Diskussion, da war nämlich noch ein anderer Typ von der Band, der auch gemeint hat, das wäre doch gar nicht so schlimm und wenn dem die Hose kaputt gerissen wird, hätte er wohl das Recht, einer Frau das T-Shirt kaputt zu reißen. Und schließlich war es dann so weit, dass die Band dann ja wohl doch abgezogen ist, zumindest der Sänger. Und er ist rausgegangen und hat immer geschrien, Sexismus. Und ich stand hinter diesem Bierverkauf und vorne stand ein Weinglas. Und dann hat irgendjemand, ich weiß nicht wer, dieses Weinglas genommen und dem Typen hinterhergeschmissen. Und er hat dann halt eine Bierflasche geschmissen und die hat Daniel abbekommen und das hat ziemlich stark geblutet. Und das war das total schreckliche Erlebnis, wie Daniel da nur lag und rumgeschrien hat und überall nur Blut. Wie konnte das passieren? Natürlich, die Band hätte gar nicht erst auftreten dürfen. Erst viel zu spät wurde uns ihr Auftritt bekannt. Auch war die Stimmung aller nach den Bulleneinsätzen letzte Woche und dem ausgiebigen Bierkonsum nicht gerade die beste. Aber das Hauptproblem ist ein ganz anderes, nämlich die mangelnde Auseinandersetzung unserer Kommilitonen mit Sexismus. Die von allen akzeptierte Bekämpfung von Sexismus und Patriarchat ist bei den meisten Typen ein reines Lippenbekenntnis. Die Frauenforderungen unseres Instituts sind die am weitestgehenden und umfassendsten. Mit der Begründung, die Frauen müssen selber wissen, was sie wollen, und eurer pauschalen Zustimmung zu unseren Forderungen, liebe Studenten, habt ihr euch der Diskussion entzogen. So konnte und musste es dazu kommen, dass im Plenum zu diesen Vorfällen dann plötzlich von Freiheit der Kunst oder gar Zensur die Rede ist. Ihr seid alle gegen Sexismus und Patriarchat und habt noch nie wirklich darüber nachgedacht, was das ist. Ihr habt noch nie versucht, euch vorzustellen, wie das ist, wenn der eigene Körper ständig dafür herhalten muss, miese Produkte zu verkaufen. Oder wie es ist, diesen Bildern nirgends entgehen zu können, sich an ihnen messen lassen zu müssen, ob bewusst oder unbewusst. Das tut eben weh. Das sind Schmerzen, mit denen wir Frauen leben müssen, aber wo ihr auch unsere Aggression verstehen müsst, wenn ihr vorher die ganze Zeit so tut, als hättet ihr alles verstanden und dann später versucht, eine Band zu rechtfertigen, die Go-Go Girls benutzt. Jedem, der behauptet, ich habe noch nie eine Frau diskriminiert, dem müssen wir sagen, du weißt überhaupt nicht, was frauendiskriminierend ist. Und wir sind es auch ziemlich leid, das zum abertausendsten Mal zu erklären. Am Easy Osi gibt es seit Anfang an eine Männer-AG, die sich mit diesen Fragen beschäftigt und die seit der Debatte um dieses Konzert viel Zulauf bekommen hat. Die Band, um die es sich hier handelt, heißt übrigens Testbild-Testers und wir hoffen stark, dass sie in der sogenannten Szene keine Auftrittsmöglichkeit mehr bekommt. Ich bin Sugar. eine der vier Backing-Sängerinnen der Rhythm and Blues Band Testbill-Testers. Einige von euch haben vielleicht unseren Auftritt im OSI am 12.01. miterlebt oder den Bericht über uns im Radio 100.000 gehört. Wir möchten unsere Betroffenheit darüber mit diesem Statement zum Ausdruck bringen. Zunächst, diskriminiert fühlen wir uns nicht von unseren Männern, sondern durch den Vorwurf der OSI-Frauen als Go-Go-Girls benutzt zu werden. Wir können dazu nur in aller Klarheit sagen, dass wir nicht mit unserem Fleisch ein mieses Produkt verkaufen wollen oder gar müssen. Wir sind als Backing-Sängerinnen sowohl musikalisch als auch gesamtkonzeptionell in unserer Band völlig gleichberechtigt. Wir unterstehen keinerlei Zwängen, unsere Kleidung und unser Auftreten betreffend. Das kurze Brustentblößen im OSI gehörte nicht zu unserer üblichen Bühnenshow, sondern geschah als ein Akt freiwilliger Solidarität mit unseren männlichen Mitgliederinnen, die ja in Slips auf die Bühne mussten. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, dass nicht etwa drei brutale Männer, sondern unser Sänger und ich der Frau das T-Shirt zerrissen und in dem nachfolgenden Handgemenge angegriffen wurden. Wer sind die Testbill-Testers überhaupt? Die Testbill-Testers sind ungefähr 15 Leute, Schüler, Studenten, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger. Wir versuchen an und mit der Band unser Leben zu regeln. Die Musik soll Spaß machen, unsere Auftritte sollen Partys sein und unsere Texte und unsere Aussagen sehen wir auf der Linie der Satirezeitschriften Titanic und Kowalski. Wir sprechen eine etwas derbe Sprache, weil wir diese Sprache gewöhnt sind und diese Sprache nicht zum Verletzen einsetzen wollen und uns durch diese Sprache auch nicht verletzt fühlen. Die Testbill-Testers haben mit allen möglichen Vorwürfen gerechnet, zum Beispiel Drogenverherrlichung, aber nicht mit dem Sexismusvorwurf. Als im Sommer die ersten Vorwürfe laut wurden, Frenkelufer, Taz und so weiter, haben die Sängerinnen ihr Outfit verändert. Wir haben die Auftritte, die Sprache etwas entschärft, weil wir überhaupt nicht in die Richtung gedrängt werden wollten. Zum Konzert im OSI bleibt noch zu sagen, dass es in einer unglaublichen Atmosphäre von Seiten der Veranstalter ablief. Wir waren über den Ausgang sehr unglücklich und bedauern diesen üblen Vorfall mit der Bierflasche. Wir wollen und wollten nicht gegen die Studentinnen kämpfen, weil für uns ganz andere Auseinandersetzungen angesagt sind. Wir können den Typ, der die Bierflasche abgekriegt hat, nur um Verzeihung bitten. Aber wir waren am Schluss auch einfach fertig und haben deshalb auch nicht richtig reagiert.